noch erinnern, wie das alles hier begann. Wie wir zwei uns einfach so von heute auf morgen kennenlernten. Hättest du jemals gedacht, dass wir uns so gut verstehen, wir denselben Lifestyle teilen und die gleichen Wege gehen? Freude ist nur echt, wenn man sie teilt. Und die wirklich schönen Dinge machen zusammen viel mehr Spaß. Gemeinsam lassen wir die Orange reifen. Gemeinsam, wow. Gemeinsam lassen wir die Orange reifen. Gemeinsam lassen wir die Orange reifen. Findest du es auch unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, wie lang wir uns schon kennen und jede Hürde nehmen? Ich will mir gar nicht vorstellen, wo wir alleine wären, ohne dieses Wahnsinnsfeedback und unsere Brotherhood. Freude ist nur echt, wenn man sie teilt. Und die wirklich schönen Dinge machen zusammen viel mehr Spaß. Gemeinsam lassen wir die Orange reifen. Gemeinsam, wow. Gemeinsam lassen wir die Orange reifen. Gemeinsam lassen wir die Orange reifen. Gemeinsam lassen wir die Orange reifen. Gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Oh, gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Oh, gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Yeah, gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Yeah, gemeinsam. Gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam gehen wir. Gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam teilen wir den Weg. Gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Gemeinsam.